Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 582. Lossless ist nicht notwendig. Ja, eine harte Aussage, ja. Aber ja, manchmal ist es wirklich nicht notwendig, nämlich genau dann, wenn man etwas nicht mehr weiter bearbeiten möchte. Ja, also ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn man Sounds weiter bearbeitet, dann müssen die lossless sein. Ja, also zum Beispiel hier das Intro und das Outro beispielsweise, das ist mit einem Lossless-Format natürlich, ja, gespeichert, weil das wird nochmal weiter verarbeitet. Ja. Auch die Aufnahme, die wird erstmal lossless gespeichert, ja, also ohne Qualitätsverlust, quasi das Bestmögliche, ohne Komprimierung und beziehungsweise ohne Komprimierung, die eben verlustbehaftet ist. Ja. Und dann wird die verarbeitet und dann erst als natürlich verlustbehaftetes Format, MP3 beispielsweise, abgespeichert und komprimiert. Würde man das dann wieder neu bearbeiten, dann hätte man quasi wieder einen Verlust. Und schon nach dem zweiten Mal merkt man deutliche Artefakte. Ja. Und deswegen ist natürlich klar, für die Musikbearbeitung, für Musiker ist Lossless unverzichtbar. Aber wo ist es denn absolut verzichtbar? Bei allem, was man hören kann, ja, und nicht mehr weiterverarbeitet wird, außer einem von seinem Kopf selbst, ja, quasi ohne, dass es abgespeichert wird. Ja, also auch bei Musikdiensten und so weiter ist Lossless nicht schlecht, ja, weil da kommt es ja quasi ohne Verlust rüber, ja, FLAC-Format beispielsweise, und dann kann man es anhören. Ja, aber genau in diesem Bereich von dem Abspielen bis zum Anhören, da muss es nur so gut sein, wie das Gehör eines Menschen ist, weil es erfolgt da keine weitere Verarbeitung, Punkt aus. Ja. Und ich spreche von den Protokollen zum Übertragen von Audio auf zum Beispiel Kopfhörer. Der Bluetooth-Standard ist natürlich etwas, wo immer wieder angeführt wird, ja, die Qualität ist viel zu schlecht. Das ist natürlich Schmarrn. Ja, also schon der Standard-Bluetooth-Übertragungsweg ist besser, als die meisten Leute überhaupt hören können. Und vor allem auch besser, als die Leute Ausgangsmaterial haben. Ja? Man könnte zwar sagen, ja klar, dann wird sie aber nochmal komprimiert, trifft aber nicht immer zu. Ja? Denn diese digitale Übertragung kann auch direkt stattfinden. So macht es beispielsweise Apple mit AAC. Wenn also ein Gerät AAC dekodieren kann, wird dieses AAC 1:1 weitergeleitet an das Gerät und erst im Gerät selbst, also zum Beispiel im Bluetooth-Kopfhörer, wird es dann entschlüsselt. Ja. Also diese AAC-Profile werden sogar recht häufig genutzt, also nicht nur von Apple, ja, und von daher eine gute Sache. Der normale Codec, ja, der heißt SBC übrigens, ja, das ist der, wo so verrufen ist. Und unglaublich, der kann nur Sample-Raten, ja, verarbeiten bis 48 kHz. Ja, das ist ja unglaublich. Ja. Also SBC, ne, ich meine, maximale Bitrate 328 Kilobit Sekunde, 16 Bit Bit-Tiefe. Und die Samplerate 48 kHz ist variabel, sodass auch immer entsprechend die Verbindung gewährleistet ist. Also, das heißt, ja, mein Gott, besser als so ziemlich jedes verdammtes MP3-File. Ja, Also, die allermeisten sind, also wenn sie gut sind, mit 320 Kilobit pro Sekunde, nicht 328, wie dieser Codec kann, und 44,1 Kilohertz Samplerate. Also der Codec kann wesentlich mehr als ein normales MP3-File überhaupt bietet. So. Erstmal das. AAC kann dann zwar nur eine maximale Bitrate von 264 Kilobit Sekunde, dafür aber 96 Kilohertz, ja, wenn es auch nicht sehr weit verbreitet ist, aus den eben genannten Gründen, weil ja nicht erforderlich bzw. nicht geliefert, ja, von dem Ausgangsmaterial. So, dann haben wir die APTX-Übertragungsstandards, die sind sehr beliebt, da gibt es mehrere APTX, dann APTX-LL und APTX-HD sowie APTX-Adaptive. Ja, also eine ganze Reihe von Codecs und der erste ist in etwa vergleichbar mit dem SBC-Codec APTX 384 Kilobit pro Sekunde, aber nicht variabel. Ja? Also im Prinzip schlechter als der Original. Das muss man sich mal vorstellen. APTX HD 576 Kilobit Sekunde, deutlich besser und auch 24-Bit-Auflösung, ja, die Bittiefe, ja, das ist natürlich für die Qualität deutlich nochmal ein Schub. Mit 48 Kilohertz, ja, aber auch nicht variabel. Das heißt, da kann es Probleme geben mit der Verbindung, ja, zum Beispiel zu Kopfhörern. Dann APTX-LL, ich weiß nicht, warum sie das jemals auf den Markt gebracht haben. Das ist schlechter. Das ist schlechter im Prinzip als der Standard-Bluetooth-Codec. Ja, keine Ahnung, vielleicht für Low-End-Gerät oder sowas. Der hat nämlich nur eine Samplerate von 44,1 Kilohertz statt 48 Kilohertz wie beim Standard-Codec. Unglaublich. Ja. So, und dann haben wir noch APTX Adaptive, 420 Kilobit Sekunde, ja, 24 Bit-Tiefe und 48 Kilohertz, also nicht ganz so gut wie APTX HD. Dafür ist der aber voll variabel, ja, und hat damit natürlich seine Vorteile mit der Verbindung. So, warum ich euch das jetzt alles erzähle, ist, weil es einen neuen Codec gibt demnächst, ja, und zwar den APTX Lossless. Qualcomm hat da also jetzt CD-Qualität über, ja, eigentlich sollte das besser als CD-Qualität sein, über Bluetooth. Ja. Und dieser neue Codec, ja, der soll eben jetzt ein Moment, 16-Bit, 44,1 Kilohertz, damit wäre ziemlich übel, ja, keine Ahnung, wie so der Lossless dann heißt, ja, vielleicht, weil eben über ein Megabit-Sekunde Datenübertragung möglich wäre, ja, also damit ziemlich gut, natürlich auch skalierbar, bis 140 Kilobit runtergesetzt. Ja, und damit schimpft sich das eben lossless. Okay, gut. Also möchte ich euch mal was sagen, warum ich Sony-Fan bin, alles was mit Audio zu tun hat. Schon vor langer Zeit gab es die Überlegung von Sony, Mensch, Bluetooth und Audioqualität, das muss sich doch nicht unbedingt beißen. Ja, genau. Und deswegen entwickelte man LDAC. Das ist übrigens das, was ich nutze. Ich habe so einen Sony Bluetooth-Kopfhörer und mein Honor View 20 unterstützt das zum Glück. Und die Qualität ist natürlich phänomenal. Das, was ich mit meinen Ohren höre, besser geht's nicht mehr. Ja. Ich habe sehr empfindliche Ohren, aber das behauptet ja sowieso jeder. Ne? Außer, dass ich wirklich sehr empfindliche Ohren habe. LDAC hat eine maximale Übertragungsrate von 990 Kilobit pro Sekunde. 24 Bit Tiefe. Und jetzt haltet euch fest, 96 Kilohertz Samplerate. Und ist variabel. Das heißt, es kann angepasst werden. So. HaptX Lossless ist meiner Meinung nach eine, naja, ich möchte sagen Mogelpackung, aber ein Ding, das die Welt nicht braucht, weil es schon besser geht. Da nennt sich zwar nicht, da hat vielleicht Sony einen Fehler gemacht, die hätten das auch Lossless nennen sollen. Ja. Weil im Vergleich zu dem Lossless kann man sich schon vorstellen, dass da möglicherweise sogar noch mehr möglich ist als mit dem HaptX Lossless. Ja. Nochmal zur zur Qualität. Ja, 16-Bit, 44,1 Kilohertz. Ja. Hallo? Da kann noch so viel Lossless komprimiert werden. Bei diesen 44,1 Kilohertz und 16-Bit hört sich das im Vergleich mit einem mit 990 Kilobit Sekunde übertragenen übertragenes Audio-File. Also, naja, auch nicht besser an. Es gibt einfach Grenzen, Leute, ja. Auch wenn man das nicht wahrhaben will. Und der LDAC-Codec wird nicht unterscheidbar sein von einem Lossless-Codec. Und ich behaupte sogar, dass, wenn man es unterscheiden könnte, der HaptX Lossless schlechter abschneidet als der LDAC. Da bin ich 100% sicher eigentlich. 24-Bit, 96 Kilohertz Samplerate mit 990 Kilobit Sekunde. Ich weiß gar nicht, ihr seht schon, wo das Problem ist. Das Material, das ihr zur Verfügung habt, ist gar nicht so gut aufgenommen. Ja, also die CD ist da ist bei 16-Bit Schluss. Ja. Die Files, egal, ich rede ja da schon gar nicht mal von MP3-Files. Ich gehe ja von FLAC aus. Also ihr braucht schon mal ein gutes FLAC-File, ja, um das Ausgangsmaterial zu bekommen. Ja, auch die FLAC-Files sind oft 44,1 oder 48 Kilohertz, ja, mit 16 Bit, ja, gemacht. 24 Bit, okay, ist natürlich bei FLAC absolut möglich. Also nehmen wir mal an, hier ist das bestmögliche Audio-Medium FLAC, ja, ist verfügbar. Ja. Und ihr bekommt also 24 Bit, ja, und auch 96 Kilohertz angeliefert. Ja. Dann kriegt ihr hier eben die Übertragungsrate 990 Kilobit pro Sekunde. Wow. Also vergisst es einfach, ja. Das sind solche Augenwischereien wieder, die bringen mich auf die Palme, ja. Und kein Mensch, Punkt aus Ende, wird dies jemals unterscheiden können. Ganz einfach, das menschliche Gehör ist dafür nicht fein genug, bei weitem nicht fein genug. Und da komme ich wieder zu dem Pudelskern, ja, schlimmer Spruch. Das Problem ist eben die Weiterverarbeitung. Und da gibt es durchaus den berechtigten Einwurf, ja, das wäre für eine Musikweiterbearbeitung vielleicht nicht ganz geeignet. Da muss es Lossless natürlich von der Komprimierung her auch sein, ja, damit man es immer und immer und immer weiterverarbeiten kann. Dieses 24-Bit, 96 Kilohertz und so weiter, das sind noch zusätzliche Goodies, wie man die Sounds eben noch besser machen kann, ja, eben die Abtastrate eben noch größer, ja, also nur ganz kurz vielleicht, ja, umreißen, 96 Kilohertz Abtastrate, ne, Sample Rate heißt ja quasi, dass 96 mit 96 Kilohertz die Frequenz gesampelt wird, ja, wenn das jetzt zum Beispiel nur 44,1 Kilohertz sind, ja, dann wird eben weniger oft ein Bit quasi gesampelt oder ein Punkt quasi von dem Lied gesampelt, ja, und dann wird natürlich die Wellendarstellung, die wird nicht so rund. Je öfter quasi gesampelt wird, desto runder, sage ich mal, ist so diese Wellendarstellung, wenn ihr so eine Sinuskurve seht, ja, dann, also so eine Welle, ja, und dann wird die eben gesampelt und quasi zerhackt in kleine Stückchen. Und je feiner die Stückchen sind, desto besser ist natürlich auch die Auflösung von dem Ton, also das heißt die Genauigkeit von dem Ton. So, 96 Kilohertz ist der Wahnsinn, okay? Ist der Wahnsinn. Mehr brauche ich, glaube ich, dazu nichts zu sagen. So, und deswegen ist AptX eine Nebelkerze, die vollkommen unbrauchbar ist oder unnötig ist. Allerdings ist ein Riesenvorteil für diesen Codec, der kommt von Qualcomm. Und ne, so mit so einem Quasi-Monopol lässt sich da natürlich einiges machen. Ne? Und naja, das ist schon... Naja. Okay. Ja, also da hat übrigens auch jemand eine Rechnung aufgemacht. Ich habe das jetzt nicht kontrolliert, ich habe das nicht ausgerechnet jetzt, ob das so stimmt. Ja, aber klar, die Rechnung ist natürlich verlustlos, wie ich schon gesagt habe, bei 44,1 Kilohertz Abtastfrequenz, ja, und den entsprechenden zusätzlichen Werten, da lassen sich halt nicht so viel reinquetschen an Informationen. Ob das lossless ist oder nicht, spielt da gar keine Rolle und fertig. Ja, das lässt sich einfach nicht anders machen. Also, okay. AptX wird, wie gesagt, wird eine harte Konkurrenz werden. Könnte durchaus innerhalb kurzer Zeit zum Standard werden, AptX lossless, weil eben das von Qualcomm forciert wird und Qualcomm, ja, die können das durchdrücken, die haben die Prozessoren und was da unterstützt wird, das zählt. Leute, die für wirkliche Soundqualität empfindlich sind, die müssten dann aber dennoch eher gucken, dass es ein, oder nicht eher, sondern die müssen gucken, dass es ein LDAC-Codec ist. Der ist nämlich qualitativ, ich glaube, das kann man ohne Zweifel sagen, qualitativ deutlich besser als AptX Lossless. So, jetzt geht es weiter. Jetzt habe ich so lange mit dem Thema verarbeitet. Das muss mal gesagt werden. Ja. Vielleicht ändere ich auch nochmal den Titel von der Folge. Ja. Naja, egal. Wird sich dann zeigen. Die Android Google-Uhr, ja, die sorgt momentan für Verwirrung, Entsetzen und Entrüstung, ja, denn funktioniert nicht mal richtig, der Wecker, beziehungsweise funktioniert nicht mal richtig. Und das ist ziemlich nervig für Leute, die sich darauf verlassen. Offenbar ist da diese Stummschaltefunktion, also diese Nicht-Stören-Funktion, ein Problem, dass das in manchen Fällen eben tatsächlich dazu führt, dass auch die Alarme von der Uhr nicht durchgereicht werden. Ich befürchte ja auch, dass da wieder das Speichermanagement von Android zugeschlagen hat, weil Google läuft ja da amok. Mich würde es nicht wundern, wenn die Uhr im Hintergrund beendet würde, ja, und somit keinen Alarm mehr geben kann. Also das würde mich wirklich nicht wundern, aber bisher geht man wohl eher davon aus, dass es an dieser Bitte-Störung-Funktion hält. Das behaupten jedenfalls die XDA Developers, die sagen, das könnte das Problem sein. Ich würde da wieder, wie gesagt, lieber mal gucken, ob das nicht wieder ein Task-Killer ist, der hier amok läuft, und zwar der Integrierte von Google. Ja, die spinnen ja total, was das betrifft. Unfassbar. Ja, was soll man dazu jetzt noch sagen? Ne? Das ist eine wichtige Grundfunktion, aber das ist mal bezeichnend wieder für die Entwicklung momentan, die hier Google angeht. Ich hoffe, dass hier bei Android 12 das Problem, nicht nur das Problem gelöst ist, sondern die vielen anderen Probleme, die es gegeben hat mit der Zeit. Wie soll ich das sagen? Das sind Probleme, die könnte man verbuchen vielleicht unter schlechte Wartung oder Qualitätssicherungsprobleme. Wir lösen ein Problem, das es bisher noch nicht gab, und schaffen dadurch andere Probleme. Ja. Und ja, allen voran ist immer wieder das Speichermanagement. Das ist eine Katastrophe. Da sollte sich Google dringend drum kümmern. Und auch dieses Verhalten mit den Abschießen von Tasks. Akku sparen, Strom sparen ist eben nicht alles. Wichtiger ist, dass das Gerät auch funktioniert. Ja, verlässlich funktioniert. Leider tatsächlich, die Realität ist bei mir, zum Beispiel habe ich ja den Echo Auto, also im Auto ein Echo speziell, ja, und der verbindet sich mit der Alexa App von meinem Smartphone, ja, und damit das passiert, muss diese App natürlich im Hintergrund laufen, aber, tja, ich muss die dann manuell starten, damit der Echo Auto funktioniert, denn die App wird ja total abgeschossen, also da ist auch kein, eigentlich sollte es so sein, quasi ein Launcher ist im Hintergrund aktiv und startet, sobald die App eine Anfrage bekommt, startet die App und verbindet sich dann mit dem Echo Auto, alles ist wunderbar. Nur dieser Launcher wird gnadenlos abgeschossen, ja, sprich, das Handy kann gar nicht mehr sehen, dass überhaupt diese App installiert ist. Ja, wenn man das mal so, sicherlich technisch falsch, aber in der Praxis zutreffend umschreiben will. Ja, und kann diese App dann auch nicht öffnen und öffne diese App nicht, bis ich die manuell geöffnet habe. So, jetzt kommt der Abschuss. Ich muss noch eingeben, dass er die nicht sofort wieder schließt. Schon würde nämlich die tatsächlich während der Musikwiedergabe geschlossen werden im Auto. Tatsächlich. Ja, warum ich das nicht so gemacht habe, dass die App auch schon beim Starten vom Smartphone immer aktiv bleibt, das kann ich euch sagen. Da ist ausnahmsweise mal Google nicht schuld, sondern da ist dann Amazon schuld, aber das ist ja wieder typisch. Ja. Das ist so eine App, bezeichne ich gerne als Rogue-App, die saugt den Akku leer ohne ersichtlichen Grund. Ziemlich übel. So, also, ihr seht, da ist das Problem eben auch allgegenwärtig. Aber wisst ihr, das ist bezeichnend eine Standardfunktion, eine wichtige Funktion. Funktion, wo sich Millionen von Menschen darauf verlassen, ja, die sich von ihrem Smartphone wecken lassen. Ausgerechnet diese Funktion funktioniert nicht zuverlässig. Und das geht gar nicht. Das erinnert mich so an die Sachen mit Hangouts, ja, wo das Ankommen einer Nachricht mehr so eine Glückssache dient. Ne? Und deswegen habe ich ja auch dann die Messenger radikal gewechselt zu Line. Da ist es also extrem, extrem selten vorgekommen, dass meine Nachricht nicht durchkommt. Ja? Aber bei Hangouts war das zum Beispiel an der Tagesordnung, dass ich wichtige Nachrichten nicht bekam. Ja, nicht bekam. Und das ist wirklich unzumutbar. Ich habe es damals ja gesagt, ich weiß nicht, was andere Leute mit dem Messenger machen. Ja, Katzenbilder verschicken oder dummen Stuss nur quatschen oder so. Also bei mir ist ein Messenger wirklich das wichtigste Kommunikationsmittel. Da kommen Nachrichten, die so wichtig sind, ja, dass alles andere uninteressant ist. Okay? Also wichtig. Extrem wichtig. Ich weiß nicht, ob das so den Verantwortlichen so bewusst ist, dass man, wenn man so ein System hat, dass man darüber auch wichtige Nachrichten verschicken kann. Ja? Okay? Naja. Gut. Nächstes Battlefield Mobile. Ja, eigentlich habe ich gedacht, Mensch, das müsste ich eigentlich in der Rios Wohnen sich besprechen, ja, weil dort wird ja immer Battlefield gebracht, aber nein, es geht ja rein um die Mobile-Reihe und zwar ich sag mal, Battlefield Mobile wird die Brücke schlagen zu Battlefield 2042, aber es ist eben, und das dürfte klar sein, nicht Battlefield 2042 für Mobilgeräte, das haben sie sich wohl nicht getraut, es so zu nennen, sondern ein Spin-Off beispielsweise. Also ein Spin-Off von Battlefield und das aktuelle Battlefield ist dann eben im Oktober das Battlefield 2042. Ja. Die Vollversion dafür soll 2022 kommen. Schon bald fangen die Tests an. Also ihr müsst mal gucken. Ihr könnt euch hier für einen Beta-Test eventuell registrieren. Ja, keine Ahnung, was da die Voraussetzungen sind oder ob da noch Plätze frei sind in der Beta. Ja, in der ersten Version wird es nur den Conquest-Modus geben, ja, und eine Map, ja, klar, und dann wird es natürlich immer mehr Sachen geben, die Vollversion, da sollen dann viele, Sachen neu integriert werden, natürlich wesentlich mehr Maps und so weiter, worauf ich drauf hoffe, aber bisher noch keine Aussage dahingehend getätigt wurde, dass man eben mit dem Battlefield Mobile sich vielleicht Sachen freischalten kann, die Statistik zum Beispiel mit einfließen lässt auf Battlefield 2042. Das wäre eine schöne Sache. Dort zum Beispiel Badges, also so Orden oder ähnliches zu bekommen, die dann aber auch bei Battlefield 2042 eben angezeigt werden, ja. Oder eben eine übergreifende Statistik Mobile und Battlefield 2042 zusammen. Aber wie gesagt, Skins, die man freischalten kann, Waffen, Upgrades und so weiter, das alles wäre doch toll, wenn man beim Spielen von der mobilen Version auch zum Beispiel Waffen-Upgrades bekommen könnte für Battlefield 2042 auf der Heimkonsole. Ich hoffe, das wird dann gehen. Ja, Dimensity 2000 Chip von MediaTek ist jetzt im Kommen. Angekündigt ist er. Und letzte Woche haben es ja schon die Spatzen von den Dächern gepfiffen, dass da irgendwas im Anrollen ist. Und er soll wirklich phänomenal sein. Ja, das hat man jetzt schon gerüchteweise gehört. Ja, ich bin überzeugt davon, die Gerüchte werden sich sicherlich nicht als unterboten werden, sondern vielleicht sogar überboten. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Man munkelt, dass der Dimensity 2000 ja schneller sein wird als das Snapdragon 898 und die GPU immerhin schneller als die des Snapdragon 888. Das ist eigentlich auch das, was ich erwartet habe. Ja, man muss ja bedenken, dass der Dimensity 2000 ja, jetzt im Moment gerade aktuell noch nicht auf dem Markt ist. Das heißt, also man muss schon da noch die Zeit entsprechend mit einberechnen. Denn erst im nächsten Halbjahr 2022 wird das erste Gerät erwartet, ja, mit diesem Chip drin. Angeblich soll dieses Gerät dann um die $464 kosten und zeigt dann auch gleich, dass das hier ein absoluter Kampfpreis wird. Ganz klar ist aber auch, dass eben im ersten Halbjahr 2022 bereits Qualcomm mindestens den nächsten Prozessor angekündigt hat, wenn nicht sogar schon auf den Markt bringt innerhalb von dem ersten Halbjahr. Ja. Und damit wird natürlich die Position wieder von dem Dimensity etwas relativiert. Das heißt, der könnte jetzt, wenn er heute rauskäme, wäre einer oder vermutlich der schnellste Prozessor für Consumer-Geräte auf dem Markt. Aber bis der wirklich rauskommt, ist er wahrscheinlich nur noch einer der ganz schnellen Prozessoren, die dann auf dem Markt sind. Das muss man natürlich realistisch sehen. Von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass er hier den Snapdragon 998 überflügelt. Ja. Man könnte sich sogar ein bisschen Sorgen machen, dass er bei der GPU nur, in Anführungszeichen, ja, den Snapdragon 888 GPU überflügelt und nicht die GPU vom 898, ja. Das könnte man sich sogar Sorgen machen drüber. Auf der anderen Seite denke ich, dass das mehr als ausreichend sein wird und das wird auch als Gaming-Prozessor interessant sein. Zumal da ja auch noch, wie gesagt, andere Sachen eine Rolle spielen, wie zum Beispiel RAM etc. Von daher, klar, die Geräte werden nicht alle 464 Euro kosten. Ja, so viel wird halt erwartet, dass das erste Gerät mit diesem Dimensity-Chip kostet. Ja, wenn man dann sieht, was, oder ich meine, MediaTek weiß ja, was kostet der Prozessor und kann dann auch in etwa abschätzen, wie teuer muss dann ein Gerät sein. Ja. Also, dass die Geräte zum Erscheinen eben günstiger sind, ist vollkommen unwahrscheinlich. Da müsste der Hersteller drauf zahlen. Aber sicherlich gibt es dann natürlich auch noch Geräte mit riesiger Ausstattung, die dann natürlich auch deutlich teurer sind. Also Luft anhalten, das heißt nicht, dass jetzt hier die Top-High-End-Smartphones 440 Euro kosten. Aber das bedeutet, dass die Top-High-End-Smartphones viel, viel, viel billiger sein werden als die High-End-Smartphones mit Qualcomm-Chip drin. Das kann man hundertprozentig sagen, ja, weil auch der Preis, der jetzt hier angegeben wird, der liegt bei den Preisen etwa von Snapdragon 870-Chip-Geräten. Also das ist dann definitiv ein riesiger Vorteil, was Preis-Leistung betrifft. Ja, weil wir schon gerade von Preis-Leistung sprechen und so weiter. Also Realme GT war ja wirklich ein Überflieger, dieses Gerät. Und zwar zu Recht. Ja, ein super Gerät für mit einer großen Leistung, ja, und richtig viel Power auch. Auch das kam mit einem GT Neo beispielsweise mit einem 1200er Dimensity Chipsatz raus. Hat viel RAM gehabt und so weiter und so weiter. Aber Realme hat da wirklich mit dieser GT-Serie, also ich weiß gar nicht, ob das als Serie geplant war jemals, nur jetzt ist es eine Serie, die haben nämlich alles mögliche rausgebracht, GT, GT Neo, GT, was weiß ich, glaube GT Pro gibt's. Jetzt gibt's noch ein neues, das Realme GT Neo Gaming, ja, also jetzt auch noch ein spezielles Gaming-Phone mit GT, mit einem Snapdragon 870-Prozessor drin, ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich dann ein Top-Gaming-Phone überhaupt sein kann mit dem 870er, aber okay. Ja. Dafür wird es wohl recht günstig sein. Aber ob das jetzt an das Redmi K40 Gaming rankommt, das muss man dann erstmal sehen, wenn es auf dem Markt ist. Aber naja, mal gucken. Dennoch diese GT, dieser GT-Hype, ja, denn der ausgelöst wurde, ist gar nicht so schlecht. Hat natürlich auch mit den Preisen zu tun, was ich immer sage, Leute, ja, der Preis macht's auch, bringt ein Top-Gerät raus mit noch besserem Preis und es ist der Hammer. Wäre das Gerät damals, ja, als es rauskam, das GT, ja, für 999 Euro, das hätten die durchaus nehmen können, wenn man die Konkurrenz auf dem Markt sieht, ja, die hätten die durchaus das machen können und wären immer noch gut dabei gewesen, preis-leistungsmäßig, aber die waren intelligent genug zu sagen, nö. Ja, also wir haben einen günstiger Namen, ja, die Leute erwarten von uns günstige Geräte und warum sollen wir jetzt hier auf wenige Stückzahlen gehen? Wir wollen den Massenmarkt bedienen und hauen das Gerät raus, dass die Mitbewerber die Ohren schlackern. Und genau das ist passiert und das Teil wurde der absolute Überflieger. So, das Realme GT Neo Gaming mit dem Snapdragon 870, ja, 64 Megapixel Triple Kamera übrigens, ja. Das gibt's ab $499, 8 GB mit 128 GB Storage und die Version mit 12 GB und 256 GB Storage für 599. Gerade die letzte Version mit der üblichen RAM-Ausstattung ist es gar nicht so schlecht vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Wie gesagt, das Snapdragon 870, also ja, Gaming-Phone sicherlich, da hängt eben noch mehr mit dran, zum Beispiel das verbaute RAM und so weiter, aber trotzdem, ja, es lässt natürlich noch Fragezeichen offen, oder stehen, aber trotzdem denke ich mal, wird es interessant sein. Ob es noch eine Version gibt mit mehr Speicher, keine Ahnung. Momentan wurden nur diese zwei erwähnt. Ja. Also, nun ja, ich bin gespannt drauf, was mit dem hier dann wird. Und auch auf die auf weitere technischen Daten bin ich dann gespannt. Zum Beispiel die Bildschirmgröße ist ja beim Gaming-Smartphone auch ziemlich wichtig. So, ich glaube, ich mache mal einen kurzen Zeitcheck. Okay, wow, ich muss mich, glaube ich, ein bisschen ranhalten. Ich habe noch viele Themen. Ja, viele Themen haben wir noch hier. Deswegen vielleicht die hier nur kurz, ne? Es gibt eine App, die verwandelt euer Samsung Galaxy Watch 4 in ein Walkie-Talkie. Also dann könnt ihr das so einfach schnell, ne, unkompliziert hier in eure Uhr reinsprechen und euer Gegenüber, ja, ebenfalls. Problem ist, beide brauchen eine Galaxy Watch 4. Wäre ja schön gewesen, wenn Samsung mal etwas machen würde, wo plattformübergreifend ist, aber nein, ne, ihr braucht natürlich auch eine Samsung Galaxy Watch 4. Das heißt, euer Gesprächspartner braucht das auch. Nur dann funktioniert dieses, diese Funktion. Sicherlich ganz nützlich, aber okay, dass dann eben nur so funktioniert, ist man doch da ziemlich eingeschränkt von den Möglichkeiten her. Das Xiaomi Mi Pad 5 ist weiterhin sehr populär, zu populär, denn man kriegt es kaum zu kaufen. Die Chinesen finden es gar nicht lustig, ja, die wollen das Ding bestellen wie bekloppt und es gibt so gut wie keine. Schade, ne? Also sowohl die MyPad 5 Version als auch die MyPad 5 Pro Version ist hier davon betroffen. Und so wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, weil das ist ein Tablet, das mal einigermaßen vernünftige Ausstattung hat, Versionen bis zu 8 GB RAM und 256 GB Storage. Wann hat es das zuletzt mal beim Tablet hier gegeben und das auch noch zum vernünftigen Preis? Ja, da war das schon klar, dass das richtig reinhaut. Umso ärgerlicher ist es natürlich für die Leute, dass es jetzt nicht so lieferbar ist. Und sicherlich auch für Xiaomi würde hier das wohl besser sein, wenn sie mehr Stückzahlen liefern könnten, aber ja, Chipknappheit, hohe Nachfrage, da kommt noch einiges auf uns zu. Also bald wird es Luxus sein, überhaupt ein Gerät zu bekommen. Ja. Mhm. Ich sage nur PS5, ne? Immer noch eine Katastrophe, welche zu kriegen. Super. Ja, wir schreiben das Jahr 2021. Hightech ist Mangelware. Buh. So, und wie ich schon mal angedeutet habe, die immer mehr Hersteller machen ihre eigenen Chipsätze. Ja. Und das zeigt sich jetzt 2021 ganz deutlich. Pixel 6 soll ja ein eigener Tensor-Chip haben von Google, in Anführungszeichen, ne, entwickelt. Auch andere große Hersteller machen es eigentlich Huawei nach und stellen eigene Prozessoren her. Apple hat das übrigens auch gemacht schon. Die haben ihren Apple M1 Prozessor, ja, was ein großer Erfolg ist und sich auch für Apple natürlich doppelt lohnt. Ja. Und so wollen es jetzt auch sehr viele andere große Firmen machen, vor allem eben aus China. Ja. Da gibt es nichts zu deuteln. Zum Beispiel Vivo, ich habe es schon mal angesprochen, jetzt wurde der auch offiziell vorgestellt. Der Vivo V1 nennt sich der Chip. Ja. Das ist ein Image Signal Processor. Ja. Da waren sie wohl ein bisschen vorsichtig. Ja, also ein kompletter Chipsatz geben die da nicht raus als Motto. Ja, aber wenn man das so sieht, es ist sehr, sehr interessant. Die haben übrigens mit Zeiss zusammengearbeitet, um das Kameramodul besonders abzustimmen auf die Anforderungen, die eben so eine Technik, die eben Zeiss anbietet, braucht, ja, und das ist eine interessante Geschichte. Das heißt, dass wohl Vivo mit Zeiss in Zukunft enger zusammenarbeitet und hier auch dann entsprechende Geräte rausbringt. Und sehr interessant ist der Vivo V1, der wird als erstes eingesetzt in dem Vivo X70 Smartphone. Diese X70 Smartphone Serie soll ab dem 10. September erhältlich sein. Und es wird auch ein sehr interessantes Gerät, unter anderem auch wegen diesem Chipsatz. Ja, es gibt mehrere X70, also auch zum Beispiel das X70 Pro Plus. Ja. Das soll Ausstattung bis zu 12 GB RAM und 256 GB Storage haben, eine Quad-Kamera drin. Und das ist hier dann zum Beispiel so ein Anwärter, der hat eben diesen Vivo V1 Image Signal Processor drin. Ja. Interessant, interessant. Also auf allen Gebieten wird hier eigene Entwicklungen forciert. Und ja, wie ich mir es gedacht habe, auch hier ist werden hier von der Kamera her Zeiss Optics benutzt. Und da kann man vielleicht auch erwarten, dass die zumindest mal bei den besseren Kameras dann dabei ist. Tja, mal gucken. So, was haben wir denn hier noch? Vielleicht auch kurz nur erwähnen, fand ich faszinierend, nur um euch mal einen Überblick zu geben, wie es abgeht mit 5G, wenn man vernünftige, zuverlässige und gute Firmen als 5G-Lieferanten hat. In China gibt es jetzt fast 1 Million 5G-Basisstationen. 1 Million, unglaublich. Genauer gesagt, momentan, und wir haben hier sprechen, werden neue gebaut, 993.000 5G-Stationen. Ist ja irre. Und tja, weil sie es können. Und Europa kann es nicht, weil die nämlich nicht die Firmen haben dazu, um das hochzuziehen, selbst wenn sie wollten. Ich habe ja davor gewarnt. Ja, und 5G ist eine Schlüsseltechnologie und die muss hier auch forciert werden, zumindest die, die Basisstation. Lustig ist hier, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnen soll, aber es muss natürlich auch ein Willen von den entsprechenden Kommunen da sein, 5G-Masten auch aufzubauen, aber eins kann man zu Trost sagen, also selbst wenn die Gemeinden das unbedingt haben wollten, es gibt nicht genug Firmen, die das liefern können, die das zeitnah aufstellen können und somit werden wir hier ganz weit nach hinten geworfen, was die Technik hier bedarf und das ist natürlich ein sehr, sehr großer also ein größeres Problem, als man im ersten Moment vermutet. Ja, was brauchen wir 5G? Ja, da gibt es Geräte, die funktionieren eben nur noch mit 5G. Ich sage es nur, IoT beispielsweise ist ein Schlüssel, eine Schlüsseltechnologie, die man braucht, eben um, und da braucht man eben 5G dazu, um diese herauszuholen aus dem WLAN-Dasein. Ja, so ist es. Naja, irgendwann werden es die Tech-Dinosaurier bei uns auch verstehen, aber ob es dann noch was zu tun gibt, weiß ich nicht. Bei den Prozessoren hatten wir es ja schon geschafft, ja, vollkommen in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Der europäische Prozessor, ein Wunschtraum, der jetzt wieder aufflammt, nachdem alles hoffnungslos aufgeteilt ist zwischen China und den USA. Ist schon fast traurig anzusehen, wie man die Zukunft verpennt hat und jetzt versucht, mit rechtlichen Schritten irgendwie noch zu verhindern, was nicht zu verhindern ist. Naja. Gut. Weiter geht's, bevor ich jetzt wieder ins Philosophische abdrifte, ja. Lieber harte Zahlen. Honor hat etwas geschafft, was selbst ich nicht gedacht hätte. Auf dem größten Smartphone-Markt hat Honor, nämlich das ist China, momentan noch, hat Honor Xiaomi und Apple überholt. Ihr habt richtig gehört, das kam für mich diese Woche sehr überraschend. Honor, bis vor kurzem noch ja, irgendwie so geführt unter anderem, ja, also bei 3% Marktanteil in China, 3%, ja, das ist irre, ja, und jetzt sind sie bei 28,6%, ja, gestiegen. Es ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer und damit ist eben Honor nach der Trennung von Huawei, ja, vorbeigezogen an Xiaomi und Apple. Und Xiaomi ist Weltmarktführer momentan. Schon heftig. Ja, was soll man da sagen, ne? Spannend, spannend. Also Honor hat mich da sehr überrascht. Und das, obwohl die Geräte bisher mich nicht aus den Latschen hauen. Ja, die Preise eher schlecht sind. Aber offenbar lächzt auch der chinesische Markt nach einem Luxus-China-Phone. Ja, Apple und so sind in Ungnade gefallen. Das hat sich die US-Regierung oder das hat Apple der US-Regierung zu verdanken. Ja. Bisher war das ja das Prestige-Phone, aber jetzt setzt man eben doch lieber auf eigene Marken und die müssen natürlich auch ein bisschen teuer sein, damit man was herzeigen kann. Also Luxus ist eben auch in China ein schönes Statussymbol, das man auch mal gerne rumzeigt. Ja, und Honor konnte da offenbar profitieren davon. Ich hätte es nicht geglaubt. Mal gucken, wie es da weltweit dann weitergeht, wo es dann eben auch mehr darum geht, ne, mit guten Preisen auch zu punkten. Ja, das könnte unter Umständen schlecht aussehen. Redmi 10, ja, das wird auch eine interessante Sache werden. Die Specs kann ich euch schon mal so zumindest in grundsätzlichen Dingern verraten. Das ist ein Gerät, das im Midrange-Bereich angesiedelt ist. Warum erwähne ich das? Normalerweise erwähne ich ja keine so Midrange-Geräte. Also die Specs, die hauen einem nicht um, aber eine Besonderheit hat das Teil. Das ist das leichteste Smartphone mit einer 6000 mAh, mit einem 6000 mAh Akku, das es gibt auf der Welt. Das ist ja schon mal was. Ich hoffe, das Ding löst sich nicht in Rauch auf. Ihr wisst, könnt ihr das Problem, ne? Hohe Spannung auf der Zelle, sehr dünn, ja, Leichtbauweise und, ne? Dann, nee, lassen wir das, ne? Also, die technischen Daten, 6 GB RAM, 128 GB Storage, da kommen einem natürlich bei mir gleich die Tränen in die Augen, ne? So, zumal es auch noch eine Version gibt mit 4 GB RAM, 64 GB Speicher, also normalerweise würde ich das nicht mal erwähnen. Preise natürlich entsprechend günstig, also die Top-Version wird dann so um die 200 Euro kosten und die kleinste Version etwa 170 Euro. Also da, ja, ist natürlich, naja, unter ferner liefen. Ich würde mir kein 6 GB Gerät mehr holen. Aber wie gesagt, die Erwähnung deswegen, weil es ein sehr, sehr leichtes Gerät ist. Ich hätte ja gerne mal die genaue Grammzahl jetzt gewusst, ob das jetzt wirklich was ausmacht. Aber genau die fehlt hier in dem Artikel. Naja, okay. Ansonsten, ja, sieht das Gerät eben aus wie das andere auch. 0815, typisches Redmi Design, keine Highlights. Ja, mein, ist ja auch günstig genug. Das ist das Highlight wahrscheinlich. Billig. Jo, ja. Ich habe eben schon gesagt, ne, Dimensity 2000 Chipsatz ist am Kommen und in der letzten Zeit war ja MediaTek nicht nur bei mir ständig in der Sendung zu hören, sondern eben auch im Weltmarkt hat MediaTek einen riesen Fußabdruck hinterlassen, was mich ja sehr gefreut hat, weil die hatten immer so ein Schattendasein gefristet, waren immer schon stark vertreten von den Stückzahlen her, ja, weil viele günstige Smartphones eben auch MediaTek-Prozessoren haben, aber jetzt haben sie tatsächlich etwas geschafft, was sehr, sehr imposant ist. Trotz dem Quasi-Monopol von Qualcomm ist MediaTek jetzt der Chip-Hersteller Nummer 1 auf dem Smartphone-Chip-Markt. Heftig, oder? So leise, ne, und unscheinbar haben sie sich vorgetastet und jetzt BOM! Ne, sind sie an Qualcomm vorbeigezogen. Schon heftig. Mit 32% übrigens ist Qualcomm jetzt nur noch Platz 2. Und da sieht man, wie stark hier dieser Markt aufgeteilt ist. Klar, noch gibt es nicht so viel Konkurrenz. Ne? Apple ist eigentlich nur der größte Konkurrent mit 15%. Aber jetzt wird sich das alles eventuell ein bisschen ausdünnen. Ne? Qualcomm wird Kunden verlieren, MediaTek wird auch Kunden wieder verlieren, wenn eben die großen Handyhersteller jetzt ihre eigenen Prozessoren hier bauen und entwickeln, dann werden natürlich von allen hier ein bisschen, wird von allen ein bisschen was weggezogen werden. Aber das zweite Quartal 2021 für MediaTek sicherlich ein Meilenstein auf dem Weg. Wobei, ich meine, der globale Smartphone-Chipsatzmarkt ist ja sowieso schon eigentlich seit längerer Zeit bereits im Bereich von MediaTek. Ja, nur jetzt ist es eben noch deutlicher geworden. Quartal 2 2021 38% MediaTek, 32% Qualcomm, 15% Apple, 7% Samsung und Unisoc eigentlich erst seit kurzer Zeit mir persönlichen Begriff, ja, da habe ich echt gepennt, das gibt es nämlich auch schon 2020, erstes Quartal, und High Silicon, Huawei 3%, übrigens Huawei, bei denen war der Weg natürlich ganz anders, da im zweiten Quartal 2021, also genau vor einem Jahr, haben die 16% Marktanteil gehabt und jetzt und MediaTek 25%, Qualcomm 28%. Im Quartal 3, da war, also 2020 Quartal 3, da war MediaTek das erste Mal übrigens vor Qualcomm, wenn auch nur knapp, 29% und 31% MediaTek. Ja, aber man sieht, dass hier der Profiteur von dem Wegfall von den High-Silicon-Prozessoren, also ernsthafte Konkurrenz, hier auf jeden Fall MediaTek ist. Aber auch Qualcomm konnte hier etwas hinzugewinnen von diesen Prozessoren, eben die da weggefallen sind von Huawei. Und auch Samsung hat da ein bisschen Federn lassen müssen. Also sehr interessanter Chipmarkt momentan. Wobei man sagen kann, es ist schon eine richtige Übermacht, MediaTek und Qualcomm. Da haben die anderen nicht mehr viel zu reden. Also 70% haben die zwei zusammen. Und den Rest streiten sich dann alle anderen auf dem Markt. Aber wie gesagt, da wird sich sicherlich noch einiges ändern, wenn jetzt die Hersteller ihre eigenen Geräte, ihre eigenen Chipsätze bauen. Das Red Magic 6S Pro Gaming Phone wird übrigens einen 120 Watt Lademodus unterstützen, der luftgekühlt ist. Wow, da bläst der Ventilator. Das ist auch notwendig, denn bei so einer hohen Ladeleistung, da wird es natürlich richtig heiß, dem Akku. Und damit der nicht beschädigt wird, hat hier quasi Red Magic eine Luftkühlung hier eingebaut. Ein weiteres interessantes Feature meiner Meinung nach für dieses Redmi 6S Pro, das da dann zu haben ist. Unglaublich, was man da alles heutzutage macht, damit das Laden schneller geht. Haben die Leute eigentlich heutzutage überhaupt keine Zeit mehr? 120 Watt Charging? Meine Güte, ach. Ja, nehmt euch mal ein bisschen Zeit, ja, über Nacht aufladen, dann geht es doch auch. Meine Güte. Die Menschheit. Immer schneller, egal was für Konsequenzen es dann hat. Wahrscheinlich halten die Akkus dann nur die Hälfte so lang. Ja, Hauptsache, man muss nicht mehr eine halbe Stunde warten, bis der Akku voll ist. Ne? Nee, geht ja gar nicht. Statt dass man es nachts ans Ladegerät anschließt. Nee, das geht ja gar nicht. Ne? Oh Gott, oh Gott. Nein, Unverständnis. Unverständnis auf meiner Seite. Absolut. Ja. Ich nehme grundsätzlich ein Slow-Charging-Ding. Ja, Ladegerät. Ich nehme nie die USB-C-Ladegeräte, die bei den Geräten mit dabei sind, wo versprechen, oh, halbe Stunde oder eine Stunde, ja, voll. Nee, ich nehme meinen schönen 2,4 Gigahertz Universal-Ladenetzteil, ja. Das braucht dann 3-4 Stunden, bis es voll ist. Und wunderbar, und dann wird der Akku schön geschont. Und ja, und neuerdings, wie gesagt, auch hier meine Solarzelle. Ja, seit ich das System hier aufgebaut habe, wird es dann nur noch über Solar geladen. Entweder direkt an das Panel angeschlossen oder das mache ich in der Regel so, ich lade hier meine Powerbanks auf, schon eine ganze Batterie an Powerbanks und mit denen lade ich dann eben das Handy auf. Auch wieder schön gediegen, langsam über mehrere Stunden und alles ist wunderbar. Leute, nehmt euch mal Zeit für eure Geräte und die werden es euch auch danken, ja, weil wenn man die Geräte hetzt, ist wie bei Menschen. Ja, irgendwann klappen die zusammen, ja, wenn sie zu arg gehetzt werden. Ja, die brauchen auch mal eine Pause. Ja, Smartphones sind halt auch nur Menschen. Huawei Harmony OS, ja, hat abgesahnt. Und ausgerechnet in Deutschland. Ihr habt es richtig gehört, das Unfassbare ist Realität geworden. Huawei gewinnt für das Harmony OS 2 German Red Dot Design Awards. So cool ist dieses Design. Wahnsinn, ja. Und ehrlich gesagt, zu Recht, ich würde es ja gern mal live sehen, aber ich habe halt kein Gerät, wo das drauf läuft. Ja. Von daher kann ich nur Videos angucken, ja, und sehe dann gleich schönes Design. Im Prinzip haben die Google vorgegriffen. Ja. Also das, was Google hier mit Android 12 bringt, das hat Harmony OS eigentlich schon gut vorgemacht. Aber noch viel mehr. Also ich könnte jetzt wieder eine halbe Stunde drüber quatschen, was die alles für Vorteile haben. Aber sage ich nicht, mache ich nicht, habe ich schon so oft gemacht. Harmony OS ist geil. Ja? Und der Red Dot Award beweist es jetzt. Gleich zwei Red Dot Awards abgesahnt 2021. Und das soll schon was heißen. Also Harmony OS, cool. Vivo X70 habe ich eben schon gesagt. Vielleicht ja hier noch eins dazu zum Design. Als ich das erste Rendering gesehen habe von der Rückseite, dachte ich, das Gerät liegt irgendwie so auf einer Plattform. Aber ich habe einen Moment gebraucht, bis ich realisiert habe, das ist das Kamera-Array. Also das Kamera-Array hinten, das sieht aus wie so ein Smartphone, wo auf einer Tischplatte liegt. Also das ist zumindest mal von dem Design hinten her interessant. Ja, und man sieht hier auch gut, übrigens die farbige Zeiss-Aufschrift, wenn sich das bewahrheitet, ist jetzt das Zeiss-Logo sogar farblich zu sehen hinten. Nicht schlecht. Und ich erwarte, wie gesagt, Großes von der Kamera hier bei diesem X70 Pro zumindest. Ja. Und natürlich wird die ganze Reihe mal wieder gemacht, ne? Vivo X70, X70 Pro und, ja, muss ja jetzt mittlerweile sein, X70 Pro Plus. Ne? Also, ne? Wer Pro noch nicht, ne, gut genug ist, das ist wie der GAU, ne? Und das ist ja noch lange nicht spektakulär genug, also gibt's den Super GAU, ja. Was, wie soll man das noch, denn noch weiter machen, ne? Also, Ultra GAU, ja, vielleicht, ne, wenn also, wäre ja Fukushima, wäre ja eigentlich dann kein Super-GAU mehr gewesen, sondern Ultra-GAU, weil es waren ja drei Kernschmelzen auf einmal. Ne? Okay, also weiter. Ne? X70 Pro Plus, das wird natürlich ein Hammergerät sein. Die Specs, wobei ich muss jetzt gucken, hier nicht, dass ich das falsche Spec-Sheet hier nehme. Für welches ist dann das hier? Das ist immer das Problem, wenn so viele verschiedene Modelle da sind, ja, das X70 Pro, nicht Pro Plus, also vom Pro Plus kann ich leider noch nicht viel sagen, aber das wird angegeben, Versionen mit 12 GB plus 512 GB Storage, ja, also das ist wohl die größte Ausbaustufe beim Vivo X70 Pro, ja, vielleicht gibt es beim Pro Plus sogar noch was zusätzlich, ja, als Farben, ja, nichtssagend, ne? Black, Monolog und Nebula. Also die Farbe Monolog würde ich schon mal gern sehen, was das bedeutet. ja, kann ich sonst irgendwo was Spektakuläres sehen? Auflösung ist 2376x1080 Pixel, 186 Gramm Gewicht, Typ C Anschluss, aber das ist ja alles zu erwarten. Also, ja, noch ein bisschen warten. Wird am 9.9. offiziell vorgestellt und dann wissen wir auch hier mehr. Kurz erwähnt, Nitro Phone 1, ja, wird hier als das möglicherweise das sicherste Android-Smartphone der Welt bezeichnet. Wer es nicht weiß, Nitro Key ist eine deutsche Firma, lässt der Name gar nicht vermuten. Ist, wie gesagt, auf Sicherheit ausgelegt. Von daher ist es vielleicht auch gar nicht schlimm, dass das Gerät natürlich technisch eine Krücke ist. Ja. 5,81 Zoll Display mit Full HD Plus Screen. Also das ist für mich schon viel zu klein, das Screen. Ja. Snapdragon 730G. 6 GB RAM, 128 GB Storage, 12,2 Megapixel Kamera. Das ist natürlich Technik von vorgestern. Leider. Und dafür auch noch 630 Euro. Aber wie gesagt, der Hauptaugenmerk liegt da eben auf Sicherheit. Und das bedeutet natürlich auch keine Google-Dienste und kein Tracking. Ja, tut mir leid, aber wer ein sicheres Smartphone möchte, kein Google-Dienst. Ja klar, ne? Kein Google Play Services. Aber dann bin ich auch überzeugt davon, dass die Firma hier eine gute Arbeit geleistet hat. So wird es zumindest hier in diesem Artikel auch dargestellt. Ende-zu-Ende-Encryption automatisch, ja, werden die Backups auf einen USB-Drive oder in Cloud Storage abgelegt. Wie gesagt, automatisch Ende-zu-Ende verschlüsselt, keine Bloatware. Ja, und ja, somit kann man dann schon mal einiges absichern, durch das auch wenig Apps installiert sind, keine Bloatware, wie gesagt, drauf und man muss diese Apps manuell installieren dann, ist ja kein Play Store Zugriff, von daher wird halt eben alles, wenn man aufpasst, das muss man natürlich machen, auch relativ sicher sein. Man hat den Kernel speziell in Anführungszeichen gehärtet, wie es immer so schön heißt, ne? Also die Tools, die Apps, die im Gerät integriert sind, sind besonders geprüft und eben gesichert worden. Ja. Den Kernel hat man sicherer gemacht, man hat den Browser abgesichert, so gut wie es geht, WebView, PDF-Viewer integriert und von daher denke ich, wenn man wirklich ein sicheres Gerät nutzt, sagen wir mal zum Chatten oder zum E-Mail schreiben oder ähnliches, dann ist das natürlich ein gutes Gerät, aber ein allround normal einsetzbares Smartphone ist es nicht, aber ich denke, die Firma ist sich das auch schon bewusst und ich denke auch nicht, dass das das Ziel war, den normalen Nutzer eben dazu zu bringen, dieses Gerät zu kaufen und für E-Mail und Chat mit Signal natürlich, alles andere ist eh unsicher, wird das auf jeden Fall dann auch ausreichend sein, diese technischen Daten. Also wer Näheres wissen will, ich verlinke den Artikel mal, ja, NitroKey heißt die Firma und ja, angeblich das sicherste Smartphone der Welt. Ja, aus Deutschland kommt noch was anderes. Ne? Also manchmal sind gute Intentionen einfach deswegen schlecht, weil man nicht weiß, was technisch machbar ist. Ja, so habe ich das Gefühl. Es ist immer wieder bei Behörden, die zuständig sind, zum Beispiel für den Verbraucherschutz, aber keine Ahnung haben, wie Smartphones eben funktionieren. Ja, ich weiß, es ist ganz toll, wenn man unbegrenzt Updates hat bei einem Smartphone, aber ich meine, es gibt technische Grenzen, ja, wo man dann einfach sagen muss, ja gut, es geht nicht mehr irgendwann. Und wenn dann in Deutschland gefordert wird, Smartphones sollen 7 Jahre Updates bekommen, 7 Jahre, dann kann ich nur sagen, dann würde in Deutschland keiner mehr ein Smartphone veröffentlichen, weil das Humbug ist. Ja, also nach 2 Jahren sind die Dinger hoffnungslos veraltet. Erstmal sowas. Von vornherein. 2 Jahre hoffnungslos veraltet. 4 Jahre, ja, nutzbar, denke ich, wäre sicherlich machbar, ja. Integrierter Akku ist kaputt, ja, 4 Jahre mehr wird da eh nicht gehen, so. Das heißt, Leute, 4 Jahre Updates und gut ist. Wer nach 4 Jahren immer noch das gleiche Smartphone hat, der hat kein Smartphone mehr. Der hat einfach nur noch ein normales Telefon zum Telefonieren. Da habe ich eine super geniale Lösung. Ein normales Smartphone, also ein normales Phone, normales Handy zum Telefonieren kaufen. Ja, hat unglaublich gute Akkuzeit, hält Ewigkeiten, braucht kein Software-Update. Ja, braucht kein Software-Update. Funktioniert immer, ja, zum Telefonieren und SMS schreiben. Wunderbar. Und ansonsten, nach 4 Jahren, Neues kaufen. Ja, sage ich knallhart, Neues kaufen nach 4 Jahren. Das ist 4 Jahre verrückt. Oder eben diese Geräte, wie ich es mache zum Beispiel. Ich benutze meine Geräte oft länger als 4 Jahre, sofern es der Akku mitmacht. Aber da ich ja meine Geräte immer extrem schon, wie ich schon eben gesagt habe, machen es die Akkus mit, ja. dann nehme ich den eben zum Beispiel als MP3-Player, als Smart-Display und so weiter. Und da braucht man aber auch nicht unbedingt diese Software-Updates, ja, weil die Geräte sind dann offline. Das heißt, die laufen, solange die Technik mitmacht und fertig. Ja. Die sind nicht mehr online. Das wäre verantwortungslos. Und es geht nun mal eben nicht ganz einfach. Man kann nicht Ewigkeiten, ja, und 7 Jahre sind eine Ewigkeit im Technikbereich bei den Smartphones, kann man nicht 7 Jahre Updates anbieten. Das würde dazu führen, dass man nur noch Low-Tech-Geräte von vornherein bekommt, die eben leicht zu warten sind und Updates nicht benötigen. Ja, dann werden eben diese Pseudo-Updates gefahren. Ja, Sicherheitsupdates, was wird gemacht, was weiß ich, eine Zeichenkette wird geändert, so, das ist, jetzt hast du ein neues Sicherheitsupdate, ja, fertig. Das geht so nicht, es geht einfach nicht. Also vollkommen utopisch 7 Jahre, 4 Jahre ist schon, also das ist schon, wenn ich das fordere, dann gehen den Herstellern der Arsch auf Grundeis, ja, wer 4 Jahre fordert, weil das ist schon wirklich viel. Und ich habe großen Respekt vor Herstellern, die sagen, wir geben 3 Jahre Updates. Das ist echt cool. Ja, weil mehr kann man eigentlich nicht verlangen. So ist es nun mal. Okay. Ich habe hier noch, Moment. Ja, vielleicht erwähne ich noch hier, gut, das X70 habe ich ja schon erwähnt. Zeitgleich soll übrigens noch ein anderes Vivo-Phone starten, das S10e. Ja. Auch das ist sehr interessant. Das hat nämlich einen Dimensity 1100er Chipsatz drin. Und das Pro kommt auch auf eine Ausstattung bis zu 12 GB RAM, 6,44 Zoll Display. Wird also auch ein High-End-Smartphone sein. 2400 mal 1080 Spielpunkte Auflösung. Das hat hinten, so wie ich das sehe, auch ein Design, wo wirklich ganz flach ist. Sieht man selten in letzter Zeit. Warum? Weil das wohl offenbar nicht sehr gut vom Tisch wegzunehmen ist. Aber es hat zumindest mal wieder eine interessante Anmutung. Ja. Und also das Vivo S10, S10 Pro, ja, gibt es ja eigentlich schon seit Juli. Und jetzt kommt noch dieses Vivo 10e dazu. Das ist eine Sparversion sozusagen, ja, vom 10, S10 Pro. Und das hat natürlich ein bisschen weniger Ausstattung, grundsätzlich vom Prozessor her, MediaTek 900 Prozessor, aber auch hier gibt es eben dann Versionen bis 12 GB RAM und 256 GB Storage. Da sieht man auch, wie wichtig das ist. 40 Megapixel Kamera hinten und Android 11 vornherein mit drauf. Also auch hier interessant, dieses Vivo S10e. Preis abwarten und Tee trinken. Ich würde mal sagen, der Preis wird sehr interessant werden. Aber ob das dann wirklich interessant wird für Europa, das wird man sehen, ob das jemals auf oder in Europa auf den Markt kommt. Immer wieder die bange Frage, ne? So. Okay. Dann sind wir durch mit den News und dann komme ich mal zur App der Woche. Tja, und das zeigt auch, dass hier manchmal ein absolutes Mainstream Game, ja, habe ich schon ein bisschen was verraten, Game, auch App der Woche werden kann, einfach so, ja, unglaublich, weil, ja, manchmal die einfachen Sachen halt auch die interessanten sind, ja. State.io ist es geworden, ein simples, sehr simples Game, das ist um eine uralte menschliche Fantasie kümmert, ja, erobere die ganze Welt, ja, und nimm alle Staaten ein. Ja, so ist es. Ja. Die Grundidee gibt es ja schon ewig lange, dieses Weltspiel da, ja, ne, logisch. Ich glaube, das hatten schon irgendwie, ja, diese Machtspielchen, die gibt es schon, seit es Menschen gibt, glaube ich, ja. Gut dargestellt übrigens bei Odyssey 2001, ne, ja. Kann man gut vorstellen, dass wirklich so die Kultur entstanden ist. Ja. Naja, egal. Auf jeden Fall, hier wurde das umgesetzt, gut für Smartphones. Bedeutet, man hat ein bisschen simpler das ganze Game gemacht und muss dann eben Gebiet um Gebiet einnehmen, gleichzeitig aber auch Grenzen verteidigen. Bis man dann eben alles eingenommen hat und man weinend vor seinem Herrschaftsbereich steht und traurig ist, dass man jetzt nichts mehr weiter einnehmen kann. Ja. Keine Herausforderung mehr dann. Ja. Wer hat das nicht? Wer hat das irgendwas? Irgendjemand hat das doch mal gemacht. Irgendein großer Mensch in der Geschichte. Keine Ahnung. Ich bin heute im Kulturbanausen-Modus, glaube ich. Ja. Jedenfalls macht dieses Echtzeit-Strategiespiel online oder offline ganz egal Spaß und bringt immer wieder neue Herausforderungen. Klar, könnt ihr natürlich vorstellen, gerade im Online-Modus besonders, wenn man gegen andere spielt. Lustig ist, am Schluss der Beschreibung von dem Spiel steht, das Spiel wurde nur für Unterhaltungszwecke entwickelt. Jegliche Ähnlichkeiten mit der realen Welt und geopolitischen Situationen sind zufällig. Ja, witzig. Also Spaß macht das Game auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch wenn es recht simpel anmutet, man glaubt gar nicht, wie einem das in Bann ziehen kann. Durch diese Echtzeitstrategie schon cool irgendwie. Ja. Und ich meine, es gibt ja eine ganze Handvoll Games, wo das mehr oder minder als Ausgangsbasis dient und dann immer wieder aufgepusht wird mit irgendwas anderem. Aber grundsätzlich ist es eben genauso diese Art von Spielen. Die haben hier eigentlich weggelassen und sich auf das konzentrieren. Genau das macht es eben aus. Und deswegen war dann kurzerhand, ja, die App der Woche State.io, erobere die Welt. Im Play Store. Doch, damit sind wir am Ende für diese Woche vom Antcast. Wie immer die Links zur App der Woche und auch zu vielen anderen Themen. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Die wiederum findet ihr in eurem Podcast-Player irgendwo. Ne? Könnt ihr drauf klicken und dann seht ihr eben diese Beschreibung. Ja, ich glaube, mehr gibt es da auch nicht so zu sagen. Dort könnt ihr euch dann weiterklicken, entsprechend zu den Themen. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.